Heute präsentieren wir das mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD 2022 ausgezeichnete SWR-Hörspiel Der Termin von Katharina Volkmar. In der Begründung der Jury heißt es: Es ist ein einziger, voluminöser, grotesker, unerhörter, diskursiver, bitterer und todkomischer Stream of Consciousness, den eine junge deutsche Frau auf ihren jüdischen, stoisch schweigenden Arzt Dr. Seligmann niederprasseln lässt. Der Text und seine kongeniale, vielstimmige, chorische Audiodarstellung durch 5 Interpreten und Interpretinnen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht und kulturellem Hintergrund fürchtet sich vor gar nichts. Nicht vor Provokation, nicht vor Fettnäpfchen, nicht vor Absurditäten und schon gar nicht vor Genderdiskursen. Mutig, radikal genital und rhythmisch mischt das Stück Debatten um Schuld, Misogynie und Buttercremetorte zu einem im besten Sinne gigantischen und hochaktuellen Hörerlebnis. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment, um davon anzufangen, Dr. Seligmann, aber ich musste gerade daran denken, wie ich einmal geträumt habe, ich wäre Hitler. Wenn ich so darüber rede, ist es mir immer noch peinlich. Aber ich war es wirklich. Auf ein Heer fanatischer Anhänger blickend, stand ich auf einem Balkon und hielt eine Rede. Auf meiner Oberlippe konnte ich den kleinen Schnurrbart spüren und meine rechte Hand flog durch die Luft. Ich weiß nicht mehr genau, worüber ich geredet habe, aber das ist auch egal. Der Faschismus ist ja nur Ideologie um ihrer selbst willen. Er vermittelt keine Botschaft. Und am Ende waren uns die Italiener da sowieso voraus. Während ich also hielt, was man heutzutage eine Hassrede nennen würde, hatte ich das Gefühl, der orgiastische Applaus von unten war nur ein schwacher Trost für meine unübersehbare Missgestalt. Ich war mir der Tatsache schmerzlich bewusst, dass ich dem arischen Ideal, auf dem ich jahrelang herumgeritten war, selbst nicht im geringsten entsprach. Ich meine, ich hatte keinen Klumpfuß oder so, aber trotzdem würden alle toten Juden dieser Welt und sogar mein angeblicher Vegetarismus nicht ausreichen, um mich als Modell für eines dieser heißen Riefenstahlbildchen zu qualifizieren. Ich kann noch immer die Traurigkeit spüren, mit der ich an jenem Morgen aufgewacht bin. Darüber, dass ich nie einer von diesen blonden deutschen Boys sein würde. Mit einem Körper wie die alten Griechen und Haut, die in der Sonne golden wird, dass ich nie das sein würde, was ich hätte sein sollen. Ich will damit nicht sagen, dass Hitler mir leid tat. Und es ist natürlich trotzdem inakzeptabel, sämtliche Angehörige eines Kulturkreises auszulöschen, weil man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Aber der Traum hat mich doch dazu gebracht, über sein Privatleben nachzudenken. Haben Sie sich den Führer schon mal im Schlafanzug vorgestellt, Dr. Seligmann, wie er nach dem Aufwachen durchs Schlafzimmer stolpert und seine Pantoffeln sucht? Irgendein armseliger Mensch hat bestimmt schon ein Buch über sein Leben daheim geschrieben. Aber ich stelle es mir eigentlich lieber selber vor. Ich sehe die Bettwäsche mit Hakenkreuzmuster vor mir, den dazu passenden Schlafanzug, alles, sogar die passende Müsli-Schüssel. Aber da ist der Zug wohl abgefahren. Und ich will Sie nicht provozieren, Dr. Seligmann. Erst recht nicht jetzt, da Sie Ihren Kopf zwischen meinen Beinen haben. Der Termin. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Katharina Volkmar. Aus dem Englischen von Milena Adam. Ich habe keine Angst vor dem, was wir tun werden, Dr. Seligmann. Ich habe keine Angst vorm Sterben oder so. Sie sind viel zu sanft, um auch nur eine Narbe zu hinterlassen. Ich weiß, dass Sie mich nicht besonders gut sehen können, aber Sie sollen nicht denken, dass ich so ein völlig Gefühl oder empathieloser Mensch bin. Es fiel mir nur nie leicht, mich zu verlieben. Das war nie diese absehbare, leichte Übung, die es für die meisten ist, weil meine Liebe nie mit meiner Realität übereingestimmt hat. Weil keine Liebe je das Bild überdauern konnte, das ich von ihr hatte. Und so war ich die meiste Zeit allein. So allein, dass ich neulich fast eine Dummheit begangen hätte, weil mir plötzlich mein gebrochenes Herz wieder eingefallen ist und ich dachte, dass so das Schicksal die eine oder andere Entscheidung vielleicht doch noch bereuen könnte. Einer meiner vielen Defekte ist, dass ich mir das Schicksal immer als theatralische, fette Person auf einer Chaise Longue vorstelle, die irgendein albernes Haustier streichelt. Und ich denke immer, dass es einen Weg geben muss, ihre Entscheidung zu beeinflussen, indem man einen bestimmten Ohrring trägt oder nicht die naheliegende Bahnverbindung nimmt. Oder indem man sich einen ganz besonders ausgefallenen Suizid ausdenkt. Sie wären nicht in meiner Lage oder der meiner Familie, Dr. Seligmann. Jetzt, da mein Großvater tot ist, müssen wir uns mit dem letzten Willen eines alten Mannes auseinandersetzen, der uns fremd war. Und meiner Mutter war beim Begräbnis deutlich anzusehen, wie aufgebracht sie war, nicht nur wegen meines Zustands. Und trotzdem habe ich beinahe diesen Brief an Mr. Shimada geschrieben. Ich weiß, dass Sexspielzeuge süchtig machen können, aber ich hatte unbedingt den Wunsch, mich mit Mr. Shimada über seine Roboter auszutauschen. Offen gestanden wollte ich ihn bitten, einen für mich zu produzieren. Ich weiß, dass diese Roboter auf die sexuellen Bedürfnisse von Männern zugeschnitten sind, weil Männer von Natur aus ein Anrecht auf die Erfüllung ihrer Bedürfnisse haben. Aber wie schwer kann es denn sein, sie stattdessen mit elektrischem Schwanz zu bauen? Sie finden das vielleicht furchtbar traurig, Dr. Seligmann. Ich kann Ihr Stirnrunzeln da unten förmlich spüren. Aber er müsste den Roboter ja nur ein bisschen umbauen. Die Brüste abnehmen, das eine Loch stopfen. Und wie das Gesicht aussieht, ist mir eigentlich egal. Meinen Sie nicht, dass es das Beste wäre, wenn wir alle unsere individuellen Fickroboter hätten? Stellen Sie sich mal vor, wir alle wären befriedigt und müssten unser Begehren nicht mehr erklären. Ja, aber dann würde man wahrscheinlich irgendeinen dämlichen Grund erfinden, warum männliche Roboter überflüssig seien oder gefährlich, da Menschen ohne Schwanz ja unter Kontrolle gehalten werden müssen, damit sie die Menschen mit Schwanz nicht zu sehr einschüchtern. Denn aus irgendeinem Grund ist es immer schlecht, wenn Männer eingeschüchtert sind. Aber mein Wunsch ist keineswegs politisch, Dr. Seligmann. Die universelle Gewalt meinem Körper gegenüber ist mir schon lange gleichgültig. Ich bin einfach erschöpft. Und die Vorstellung, mich allein auf mein Begehren zu konzentrieren, erscheint mir wie ein lang vergessener Traum. Schließlich habe ich mich doch nicht getraut, weil ich Angst hatte, Mr. Shimada würde mich für einen Freak halten. Die Vorstellung, von jemandem verurteilt zu werden, der am anderen Ende der Welt fickbare Mannequins baut, war dann doch etwas viel. Gehen Sie manchmal raus und sitzen in dem Park da drüben, Dr. Seligmann? Als ich noch einen Job hatte, habe ich mich in der Pause immer in den Park gesetzt. Aber jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr. Ich habe Angst, dass die Leute bemerken könnten, was mit mir los ist. Und außerdem ertrage ich die Gespräche nicht mehr. Nichts lässt einen mit solcher Brutalität begreifen, wie banal das Leben eigentlich ist. Damals habe ich immer gehofft, dass diese hirnlosen Leute von Tauben angeschissen werden. Nur deshalb könnte ich mir vorstellen, eine Taubenlady zu werden. Stellen Sie sich mal das ganze Brot vor, mit dem ich die Vögelchen füttern würde, das dann zu dieser ekelhaften, gelblich-braunen Scheiße wird, die auf den Köpfen, Mänteln und im Essen dieser Leute landen würde. Die Scheiße würde sie davon abhalten, weitere Ergüsse zu produzieren. Und es würde sich ein, dann auch kurzer, Moment der Stille einstellen, in dem man nichts hört, außer ihrer Verzweiflung und das zufrieden beruhender Tauben. Davon träume ich, Dr. Seligmann. Und wenn man einmal ernsthaft darüber nachdenkt, dann sind es doch diese kleinen Racheakte, auf die es ankommt. Und langsam aber sicher zerstören die Tauben die Fassaden unserer liebsten Städte mit ihrem endlosen Scheißeregen. Denken Sie nur mal an die Wasserspeier von Notre Dame oder die hübschen Gebäude in Venedig, die unter dieser natürlichen Säuredusche dahinschmelzen. Und ganz in der Nähe sieht man eine kleine Taubenlady, die sich lächelnd über einen weiteren kleinen Sieg freut. Sie brauchen aber keine Angst vor mir zu haben, Dr. Seligmann. Wirklich nicht. Ihr Assistent hat mir gesagt, dass Sie sehr gründlich sind und es eine Weile dauern könnte, vor allem mit den Fotos. Deswegen will ich nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Denn ich bin immer noch der Ansicht, dass die Gründe für meine fristlose Kündigung eine Fehldeutung sind. Und die Behauptung, ich hätte Aggressionsprobleme, ist völlig unberechtigt. Natürlich war ich an jedem Tag wütend. Das war, bevor ich angefangen habe, Hormone zu nehmen. Aber mich einfach so zu suspendieren, wo sie doch keine Ahnung haben, was das für Leute wie mich bedeutet. Ich finde auch nicht, dass man es schon als gewalttätig bezeichnen kann, einen Tacker zu schwingen, während man einem Kollegen bloß damit droht, sein Ohr an den Schreibtisch zu tackern. Und mit diesen Tackern sowieso nicht. Ich bezweifle stark, dass sie es je versucht haben, mit diesen unhandlichen kleinen Plastikdingern Menschenfleisch an einen Massivholztisch zu tackern. Das Risiko, dass mir eine verirrte Plastikklammer ins Auge fliegt und ich erblinde, wäre wahrscheinlich viel größer gewesen. Aber das war denen natürlich egal. Ich glaube sie bloß nicht, dass sie uns je Schutzbrillen gestellt hätten. Gott weiß, wie viele Unfälle durch diesen ganzen billigen Bürokram verursacht werden. Aber mittlerweile tut's mir auch nicht mehr leid. Sollen sie sich doch vergiften beim Herumkauen auf diesen grässlichen Kugelschreibern. Denn das Schlimmste war nicht, meinen Job zu verlieren, sondern wie sie mich gezwungen haben, einen Therapeuten namens Jason aufzusuchen, weil die sonst Anzeige erstattet hätten. Können Sie sich vorstellen, ernsthaft mit einem Therapeuten zu reden, der Jason heißt, Dr. Seligmann? Einem Therapeuten mit so einem rundum anpassungsfähigen Gesicht wie diese Yoga-Lehrer, die alle Gräuel einfach weglächeln, weil sie wissen, dass sie das Universum auf ihrer Seite haben. Deshalb denken Typen wie Jason, dass sie all diese kleinen menschlichen Fehler verzeihen können. Und deshalb habe ich auch beschlossen, ihn anzulügen. Ich dachte, dass es ihn provozieren würde, wenn ich ihm von meiner sexuellen Fixierung auf unseren lieben Führer erzähle. Und dass meine Unfähigkeit, dieses Verlangen je zu stillen, der Grund für meine Wut sei und mich dazu gebracht hat, das Ohrläppchen meines Kollegen auf den Schreibtisch tackern zu wollen. Von meinen eigentlichen Träumen und dem, was mit meinem Körper nicht stimmte, konnte ich ihm natürlich nicht berichten. Und mit der Zeit machte mir meine Geschichte richtig gehend Spaß. Am Ende konnte es Jason jedes Mal kaum erwarten, dass unsere Sitzung zu Ende war. Dr. Seligmann, meinen Sie, dass es dumm von mir war, für Jason keine sinnvollere Verwendung gefunden zu haben? Aber das war noch, bevor mein Körper zu diesem Problem wurde, das er jetzt ist. Als ich noch dachte, ich könnte einfach schwulen Pornos gucken und ganz selbstironisch irgendwie der Situation entkommen. Das war noch bevor ich K. kennengelernt habe, Dr. Seligmann. Und im Gegensatz zur allgemeinen Annahme braucht man durchaus einen Körper, um zu lieben. Dieser ganze Müll über die menschliche Seele stimmt einfach nicht. Man kann eine Seele nicht unabhängig davon lieben, in welcher Form sie einem begegnet. Wir können eine Katze nur als Katze lieben. Wir wollen sie nicht bellen hören. Und wenn der Katze plötzlich Federn wüchsen, würden wir sie töten, studieren und schließlich als Monster ausstellen. Kennen Sie das, wenn man auf das eigene Leben zurückblickt, und einem plötzlich klar wird, dass man nicht mehr vorgeben kann, etwas nicht gewusst zu haben. Gewissermaßen habe ich immer gewusst, dass ich eine bellende Katze bin. Und wo ich jetzt hier mit Ihnen sitze und Sie versuchen, meine Geschlechtsteile zu verstehen, kommen so viele Erinnerungen hoch. Mussten Sie als Kind mit Ihrer Mutter schwimmen gehen, Dr. Seligmann? Mussten auch Sie sich mit einem Elternteil in so eine winzige Umkleidekabine quetschen und sich fragen, wie lange es wohl noch dauern würde, bis Ihr eigener Körper genau so aussehen würde? Mit dünner werdendem Schamhaar und kleinen Warzen unter den Achseln? Vielleicht war es das, was meine Mutter sich unter Nähe vorstellte, aber ich weiß noch, wie mich Ihr Körper in Schrecken versetzte. Wie ich dachte, dass er das Hässlichste war, was ich je gesehen hatte. Und jedes Mal, wenn Ihre müde Haut meine streifte, hatte ich das Gefühl, in diesem engen Kubus zu ersticken. Und draußen würden alle erkennen können, dass mein Körper eines Tages wie Ihre aussehen würde. Die Leute würden die ganze Tragödie des weiblichen Körpers in verschiedenen Entwicklungsstadien an sich vorbei paradieren sehen. Wieder und wieder und wieder. Sobald ich aus dem Schrank der Schande entlassen war, Dr. Seligmann, hielt ich Ausschau nach dem ersten männlichen Körper in der Nähe, um meinen Blick auf eine flache Brust zu heften, in der geheimen Hoffnung, dass ich verschont bleiben würde und ewig in meiner kleinen Badehose zum Schwimmen gehen dürfte. Dass meine Mutter eines Tages aufhören würde, mich mit dem Schrecken ihrer körperlichen Existenz zu bedrohen. Ja, Sie haben recht. Es kann sein, dass meine Mutter gar nicht so hässlich war, aber auch später bin ich nie über die Enttäuschungen des Körpers hinweggekommen. Die Tatsache, dass wir uns antike Statuen angucken und denken, dass eines Tages wieder solche Sterblichen geboren werden, echte Menschen wie Sie und ich, das ist doch nur eine Illusion, die uns auf Trab hält. Ich will damit nicht sagen, dass Sie unattraktiv sind, Dr. Seligmann. Sie sind natürlich ein gut aussehender Mann, also selbst mit dem Haarausfall und so. Aber wissen Sie, niemand würde jemanden wie uns in Marmor gehauen sehen wollen. Jetzt bin ich über 30 jetzt und alt. Jetzt bin ich über 30. Nichts ist gestern passiert. Nichts ist gestern. Jetzt bin ich über 30 und alt. Alles ist schon ein paar Jahre her. Aber ich kann mich an dieses frühe Alter noch erinnern, Dr. Seligmann. Diese Jahre, wenn sich alle ekligen Onkel auf Familienfeiern zusammentun und versuchen, einen zu belästigen. Wenn man sich noch ganz sicher ist, dass das Leben irgendwann mal eine interessante Wendung nehmen wird. Ich habe schon vor Jahren zu einem Großteil meiner Familie den Kontakt abgebrochen. Und auch wenn das bedeutet, dass ich allein in einem nach Pisse stinkenden Pflegeheim sterben werde. Heißt es eben auch, dass ich es geschafft habe, mich von der schlimmsten Art von Gespräch überhaupt zu befreien. Dem Gespräch zwischen Familienmitgliedern und insbesondere zwischen Tanten. Das ist, als würde man sich einen Staubsauger ans Hirn stecken und die Funktion umstellen. Und es gibt keine Gnade, denn Blut ist dicker als Wasser. Und alle sind sie irgendwann gegenseitig aus den Gebärmüttern der anderen gekrochen. Voll. Sind Sie sicher, dass Sie nicht ans Telefon gehen wollen, Dr. Seligmann? Mir macht's wirklich nichts aus. Ich höre Ihnen eigentlich ganz gern zu. Anders als ich haben Sie so einen wunderbaren britischen Akzent. Es könnte ein Notfall sein. Vielleicht ist es Ihre Frau? Ist sie das? Auf dem Bild da drüben auf Ihrem Schreibtisch? Oder ist das Ihre Mutter, Dr. Seligmann? Aber finden Sie es nicht ein bisschen besitzergreifend, sich jemandes Porträt auf den Schreibtisch zu stellen? Jemanden so anzuhimmeln, vor allem eine Frau, bedeutet doch auch, die Person in der eigenen Perspektive zu begraben. Finden Sie nicht? Ich hatte immer den Eindruck, dass Männer nicht fähig sind, Frauen um ihrer selbst willen zu lieben. Und deshalb haben sie sie in Kuchen verwandelt. Sie wissen schon, diese opulenten deutschen Torten. Etwas, das schön hergerichtet ist und von dem man tagelang zehren kann, wenn es sein muss. Das eine ganze Familie ernähren könnte. Das man aber niemals im Laden kaufen würde, wäre es nicht makellos. Gucken Sie sich nur mal ein paar Hochzeitsfotos an. Männer in Anzügen, die Frauen zulächeln, die auf diesen Scheiß reingefallen sind. Und die sich selbst in dieses süße Ding haben verwandeln lassen und sich gar nicht mehr trauen, sich zu bewegen, weil dann Teil ihrer Dekoration abfallen oder die anderen bemerken könnten, dass sie nicht so auf die Welt gekommen sind. Dass da ein Gesicht unter dem Gesicht steckt und Erinnerung an eine scheinbar längst vergessene Tyrannei der Unschuld. An Generationen von Frauen, die ihre Freiheit eingetauscht haben für diesen einen Tag in ihrem Leben, an dem sie ehrlich glauben können, dass es um sie geht und nicht darum, ihren Willen zu brechen. Also ich will noch ein Stück nehmen. Ich wünschte, ich könnte die anderen Bilder auf ihrem Schreibtisch von hier aus sehen. Sieben nicht? Bestimmt sind ihre Kinder darauf zu sehen. Vielleicht sogar ihre Enkel? Würden Sie mir verzeihen, wenn ich Ihr Kind wäre, Dr. Seligmann? Ihre hässliche deutsche Tochter, die aus dem edlen Schoß ihrer Frau gefallen ist, wie ein fauliger Apfel? Mein Vater würde mir nie vergeben. Und es ist ja nicht so, dass ich nie eine Schwangerschaft in Erwägung gezogen hätte. Das ist ja die naheliegende Überlegung für Frauen meines Alters. Ich kann meinen Computer ja schon gar nicht mehr einschalten, ohne mit Werbung für Schwangerschaftstests und Windeln bombardiert zu werden. Bilder von dem Glück, das ich verpasse. Also habe ich mir einen Baby-an-Bord-Anstecker gekauft, um ihn in der U-Bahn zu tragen. Ich dachte, warum nicht? Wir lügen bei so vielem, warum nicht auch in Bezug auf unseren Uterus? Und direkt, als ich den kleinen Anstecker gekauft hatte, kam das erste Lächeln. Wissen Sie, dieses Lächeln, das man nur geschenkt bekommt, wenn jemand glaubt, dass man ein vollständiges und sinnerfülltes Leben führt. Wenn alle sehen können, dass man aus gutem Grund Sex hatte und der eigene Körper nicht länger einem selbst gehört. Indem ich dann noch einen meiner Ringe so drehte, dass er wie ein Ehering wirkte, war es fast, als wäre ich einer Religion beigetreten und endlich in der Lage, andere zu verachten. Aber der Anstecker brachte auch gewisse Einschränkungen mit sich und ich trug ihn nicht mehr, als mir klar wurde, dass er jedem dahergelaufenen Idioten die Erlaubnis gab, mir den erhobenen Zeigefinger in den Arsch zu stecken und mich zu ertränken in seiner Sorge um das ungeborene Leben, die sonst dem Leben außerhalb der Gebärmutter ja nur äußerst selten zukommt. Ich meine, sogar ich weiß, dass niemand Mütter mag. Und selbst die Sorge um das Ungeborene ist eine Lüge, Dr. Seligmann. Ich meine, wussten Sie, dass man bis heute keinen Sicherheitsgurt für Schwangere erfunden hat? Und dass zahllose ungeborene Kinder von diesen schwarzen Dingern erdrosselt werden? Ich kann mir sowieso kein Auto leisten, also ist das eigentlich kein Problem für mich. Dennoch regt es mich auf, dass alles, sogar die Zeit, dem sogenannten männlichen Körper angepasst ist. Und ich frage mich trotzdem, obwohl mich das selbst nicht mehr betrifft, ob Sie das nicht auch ärgerlich finden. Oder denken Sie gar nicht darüber nach? Ich verstehe die Lehre am anderen Ende des Aufschreis einfach nicht, warum Männer wie Sie vergnügt ihre besseren Hälften so lange in einen Käfig gesperrt haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum so viele Frauen das Bedürfnis haben, sich klein zu fühlen. Manche Teile meines Körpers scheinen nie zu einer Frau gehört zu haben. Schon allein deswegen habe ich mich jahrelang wie ein Ungeheuer gefühlt. Ganz zu schweigen von all den anderen Produkten, die entweder für Menschen mit oder ohne Schwanz sind. Ich habe noch nie verstanden, warum ausgerechnet das die erste Einteilung ist, die wir bei Menschen vornehmen. Warum wir ein bis hin zu öffentlichen Toiletten reichendes System brauchen, um die zwei voneinander zu unterscheiden. Ich persönlich habe schon vor langer Zeit begonnen, auf die Herrentoilette zu gehen. Nicht erst, seit ich mich kleide wie ein Mann. In vielerlei Hinsicht haben mir öffentliche Toiletten mehr über mich selbst beigebracht als die meisten anderen Orte. Und in einem solchen habe ich mich auch zum ersten Mal ausgeschlossen gefühlt. Nie habe ich dort meiner besten Freundin ein Geheimnis erzählt, nie mein Make-up aufgefrischt und nie den Namen meines Schwarms auf eine dreckige Wand geschmiert. Dort fühlte ich zum ersten Mal, dass ich nicht an einen Ort gehöre, der exklusiv für Frauen gedacht ist. Das Wichtigste aber ist, Dr. Seligman, dass ich so Karl kennengelernt habe. Sie wollen wissen, wie ich jemanden auf einer öffentlichen Toilette kennengelernt habe? Normalerweise gehe ich mit diesem Detail ja nicht hausieren, aber da Sie fragen, Dr. Seligman. Bitte denken Sie jetzt nicht, dass ich schon immer auf die Herrentoilette ging, um mit Fremden Sex zu haben, Dr. Seligman. So war es nicht mit K. Wir haben uns dort einfach kennengelernt, nicht mehr. Und nicht weniger. Ich stand hinter ihm, als sich unsere Blicke im Spiegel trafen. Und ich vergaß sofort, dass außer uns noch andere Leute in dieser ranzigen Papptoilette waren. Wenn wir zusammen waren, Dr. Seligman, war es, als hätte man alle Landkarten abgehängt. Und jetzt konnten wir aufhören, all diese Dinge zu sein, die man als funktionierender Mensch sein muss. Entschuldigung. Ohne dass wir es abgesprochen hätten, machten wir es uns zur Aufgabe, nichts beim Namen zu nennen. Und manchmal, vor allem nachdem Kami erlaubt hatte, im Atelier seinen Körper zu bemalen, sah er so erleichtert aus. Dr. Seligman, als hätte man ihm etwas zurückgegeben, das er vor langer Zeit verloren hatte. Dann fing er immer an zu lachen, denn er konnte nicht nur weinen wie ein Kind, sondern auch wie ein Lachen. Und es hatte etwas so Unwiderstehliches, wie er sich im Angesicht der Welt diese Freiheit nahm. Entschuldigung. Abgesehen davon wüsste ich auch nicht wirklich, was ich über K. sagen sollte. Wir haben nicht viel über die Sachen gesprochen, die uns eigentlich ausmachen sollen, wie Jobs oder Frisuren. Ich war eh gerade gefeuert worden, weil ich meinen Kollegen mit einem Tacker bedroht hatte. Und K. war Maler, dessen Frau seinen Lebensunterhalt finanzierte. Ich habe nicht einmal herausgefunden, wo K. eigentlich herkommt. Boah, im Gegensatz zu mir musste er nicht permanent Im Gegensatz zu mir musste er reden. Nicht permanent zwanghaft. Guck ich mal bei den Reisegepäck. Wissen Sie, was mich bei Mr. Shimadas Sexapparaten beunruhigt, Dr. Seligman? Irgendwer muss die ja programmiert haben. Und obwohl sie nicht echt sind, also nur eine künstliche Intelligenz, glaube ich doch, dass Sex meistens eine Form von Bewusstsein voraussetzt. Meinen Sie nicht? Deswegen mache ich mir Sorgen, dass man ihn so programmiert hat, dass er mich liebt. Obwohl ich diejenige bin, die ihn benutzt. Verstehen Sie, was ich meine? Diese Vorstellung behagt mir nicht. Ich wurde als Frau erzogen und ich bin es nicht gewohnt, sexuelle Gefälligkeiten zu akzeptieren. Und deshalb habe ich mich gefragt, ob mein Roboter nicht anders eingestellt werden könnte. Also vielleicht so, dass er seine Abneigung mir und meinen komischen sexuellen Bedürfnissen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Und am Ende würden wir uns überwerfen und er würde mich wie eine Katze für eine andere Besitzerin verlassen. Woran ich ihn selbstverständlich nicht hindern würde. Genauso wie ich nichts dagegen tue, wenn andere sich im Café vordrängeln oder sich über mich lustig machen. An manchen Tagen fühlt es sich so an, als hätte ich eine dicke rote Nase auf, die alle sehen außer mir. Und als würde mich nicht einmal mein Sexroboter, nennen wir ihn Martin, Dr. Seligman, als würde mich nicht einmal Martin je ernst nehmen können. Als könnte nichts jemals die eigene Realität verschwinden lassen. Als würden all die Worte und das, Gelächter einem überall hin folgen, als wäre das Leben eine einzige Sammlung von Momenten des Kontrollverlusts. Eine Reihe blinder Flecken in der eigenen Würde und alles, was man dagegen tun kann, ist ein Haufen nicht recycelbares Material mit künstlicher Stimme zu ficken. Ich gehe dann einfach. Wahrscheinlich wäre es umweltfreundlicher, wenn wir es bei den Menschen belassen würden. Ja. Ich weiß nicht, wann alles so lächerlich geworden ist, dass ich oft Schwierigkeiten habe, das Haus zu verlassen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jemals wieder richtige Menschen werden können. Nee, ich gehe einfach nach Hause oder so. Ich habe meinen Kollegen ja nicht wegen seiner Mexiko-Reise bedroht. Ich habe das kleine Souvenir, einen glitzernden bunten Schädel, bereitwillig angenommen und sogar gelächelt, als er mir von den weißen Stränden und seinen Mezcal-Gelagen erzählt hat, ohne ihn darauf hinzuweisen, dass er auf dem Weg zu all diesen Orten an mehreren Massengräbern gewaltsam entführter Menschen vorbeigekommen sein muss. Die meisten davon Frauen. Aber so bin ich nicht. Ja, ich verstehe, warum Sie das fragen, Dr. Seligmann, aber ich bin nicht immer so. In Jasons Raum hat diese ganze Avocado-Ästhetik meine Sinne so betäubt, dass ich schon beim Eintreten den Drang verspürte, ihn anzulügen. Aber weil sogar ich Schwierigkeiten hatte, all diese Sitzungen mit ausreichend Material über den Schwanz des Führers zu füllen, habe ich ihm irgendwann erzählt, dass ich manchmal Fremden nachlaufen würde. Es ist ziemlich einfach, jemandem zu folgen. Haben Sie das schon mal probiert? Es gibt so viele Existenzen in dieser Stadt. Und trotzdem sind es nun so wenige Leute, deren Leben man kennt. Sie haben diese 7 Bilderrahmen auf Ihrem Schreibtisch mit liebevollen Gesichtern bestückt. Sie haben eine Festung gegen die Einsamkeit errichtet, oder zumindest glauben Sie das. Aber ich werde das nicht mehr tun können. Und es macht mir Angst. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Kasdämonen waren. Dr. Seligmann, warum ist er von seinem perfekten kleinen Leben davon gelaufen, um seine Zeit mit mir und meiner dysfunktionalen Vulva zu verbringen? Ja, es war schon immer eine meiner vielen Schwächen, dass ich mir das Unglück der anderen nicht vorstellen kann. Mein ganzes Leben lang habe ich mich von der Gesellschaft so sehr bedrängt gefühlt, dass ich allen, die nach ihren Regeln lebten, das Recht aufs Unglücklichsein abgesprochen habe. Also ich war immer der Ansicht, dass sie sich zu Tode lächeln sollen, weil sie diese Institutionen und Einschränkungen mitgetragen haben, weil sie dachten, wenn man nur brav alle Regeln befolgt, wachsen einem bis ans Ende aller Tage Blumen aus dem Arsch. Ich wollte, dass sie an ihrer eigenen Dummheit leiden, dass sie wie dieser griechische König inmitten ihrer ganzen verdammten Glückseligkeit verhungern. Sogar K. Ich habe mal ein Foto von seiner Frau gesehen. Sie war hübsch. Sie wissen schon, so eine Frau, die kein Problem mit ihrem Frausein hat. Und ich habe ewig gebraucht, um zu akzeptieren, dass er inmitten seines ganzen Glücks einsam war. Dass auch er sich unter Druck gesetzt fühlte, auf den Familienfotos zu lächeln. Oder überhaupt. Wissen Sie, meine Mutter wollte immer, dass ich Lehrerin werde. Stellen Sie sich das mal vor. Ich als so eine richtige deutsche Lehrerin. In der Verantwortung, die Jugend auszubilden. Oh. Ich in einem Leben, das alle sofort verstehen. Ja, also manchmal beneide ich diese Leute ja durchaus, Dr. Seligmann. Wenn ich niedergeschlagen bin, frage ich mich schon, wie viel mein kleines bisschen Freiheit denn wert ist und ob es nicht einen Weg gegeben hätte, mich einfach zusammenzureißen, mich mit meinen Brüsten abzufinden und Generationen von Kindern ein für alle Mal die Freude an Musik und Literatur zu verderben. Aber keine Chance, dass ich das durchgehalten hätte. Als Frau hätte ich heiraten müssen, damit von mir keine Gefahr ausgeht. Und das stand für mich immer außer Frage. Diesen Traum habe ich nie geträumt, Dr. Seligmann. Nicht mal als Mädchen. Aber wo ich so darüber nachdenke, fällt mir eine andere Geschichte ein. Ja, sie ist allerdings nicht von mir, sondern vom K. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr, wer ich war, bevor ich K. kennengelernt habe. Ist es Ihnen schon mal passiert, Dr. Seligmann, dass jemand Sie in zwei Versionen Ihrer selbst gespalten hat? Vorher und nachher. Vorher und nachher. Dass sich jedes Wort, das man sagt, plötzlich ein wenig seltsam anfühlt, weil man den vagen Eindruck hat, die Zunge früher irgendwie anders bewegt zu haben. Oder dass man wusste, wie genau. Früher kannte ich diese plötzliche Traurigkeit gar nicht. Ich könnte schwören, dass meine Nase früher gerade war. Und ich kann nicht begreifen, warum meine Augen mit einem Mal so grün sehen. Es ist fast so, als hätte K. etwas von seinem Vater. Von seinen Farben in meine Adern gegossen, damit jeder sehen kann, welche Spuren er hinterlassen hat. Ich glaube, dass wir auf gewisse Weise nichts sehen als die Geschichten anderer Menschen. Als die Geschichten anderer Menschen. Es ist unmöglich, man selbst zu sein. Also jahrelang habe ich versucht, etwas zu sein, das man aufrichtig nennt. Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht nur eines bin, sondern das Produkt aller Stimmen, die ich gehört habe und alle Farben, die ich gesehen habe. Und dass alles, was wir tun, irgendwo anders Leid verursacht. Na, aber diese Geschichte von K. jedenfalls. Es war eine Geschichte darüber, wie K. als Kind Briefe an Leute schrieb, die er nicht mochte. Er schrieb alles auf, was ihn an diesen Leuten ärgerte. Er sparte ihnen keine Einzelheiten. Können Sie sich vorstellen, mit 8 oder 9 Jahren so etwas zu tun, Dr. Seligmann? So etwas zu tun, Dr. Seligmann. Ich habe nicht mal getraut, ohne zu fragen, meine geflochtenen Zöpfe zu lösen. Und K. K. hat das Sozialleben seiner Eltern in einem Hammer zertrümmert, denn seine Briefe enthielten natürlich auch alles, was seine Eltern über die jeweiligen Personen gesagt hatten. Und bei all dem frage ich mich, warum manche Menschen mit einer solchen Freiheit geboren werden, mit dem Selbstvertrauen, die besten Stücke immer zuerst zu essen, während andere wie ich ihr halbes Leben und dazu das Erbe ihres Großvaters zu brauchen, um ihre brennendste Sehnsucht zu stillen. Sie haben ja keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass mein Name nicht mein Name ist. Ich kann den Tag kaum erwarten, wenn Sie mir meinen wunderschönen Schwanz geben, mit allem drum und dran schnippen, sodass ich endlich die Welt darum bitten kann, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Gewissermaßen ist es wie eine Taufe, Dr. Seligmann. Sie sind der Priester, der mich in meinem verloren geglaubten Königreich willkommen heißt. Das ist überhaupt keine komische Frage, Dr. Seligmann, aber ich bin nicht wirklich wütend auf meine Eltern. Ich meine, woher hätten sie wissen sollen, dass sie ein Monster zur Welt gebracht haben? Dafür war meine Mutter viel zu eitel. Sie hätte nie auch nur in Erwägung gezogen, dass ihr Kind nicht vollkommen sein könnte. Ich habe das alles immer so gehasst. Die Art und Weise, wie meine Mutter mir unaufhörlich ihre Welt aufzwang, dass sie mich wegen meiner Pickel zur Dermatologin schleppte und meine Beine in diese grauenhaften, glänzenden Strumpfhosen steckte, dass ich immer gleichzeitig ihre Rivalin und ihr Produkt war und dass ich an ihrer Stadt fickbar sein musste, sobald ihre eigenen Beine müde geworden waren. Früher war ich immer völlig verwirrt, wenn sie versuchte, mich vor ihren Freunden und unserer sogenannten Familie vorzuzeigen, obwohl ihr doch vollkommen klar war, dass es da nichts vorzuzeigen gab. Wahrscheinlich ist sie mit ihrer Vorstellungskraft nur bis zu der Befürchtung gekommen, dass ich eine hosentragende Lesbe sein könnte, aber weiter wohl nicht. Und ich wünschte, ich hätte das verstanden. Dr. Seligmann, ich wünschte, ich hätte gewusst, dass sie aus der Unsicherheit heraus handelte, mit der die meisten Frauen geboren werden, dass sie sich alle so vor ihrem Körper fürchten, dass sie alles dafür tun würden, annehmbar auszusehen und zu riechen. Und dass die ganze Schminke eine Form der Kriegsbemalung war. Ihr Versuch, mich vor der Welt zu beschützen, weil alle wissen, was mit denen passiert, die rebellieren. Dass die Scheiterhaufen im Hintergrund noch glimmen. Und ein Großteil unserer Schwierigkeiten miteinander rührte von einem völlig unnötigen Lampenfieber, das uns von einer Welt aufgezwungen wird, die Leute ohne Schwanz auf ihren Platz verweisen will. Und ich wünschte, wir beide hätten das durchschaut. Aber nun, Dr. Seligmann, fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben stark für zwei, uns beide. Ich habe mich von den Ketten des Lippenstifts und der perfekten Frisur befreit und ich bin stolz auf meine ausgelatschten Füße und die Haare an meinen Nippeln. Und ich weiß, dass wir eines Tages wieder zusammen schwimmen gehen werden. Und dann wird sie endlich stolz sein auf diesen Körper, den wir früher beide so gehasst haben. Ich bin mir ganz sicher, Dr. Seligmann, weil ich vor kurzem in meinem Herzen die Kraft gefunden habe, ihr zu verzeihen. Und weil das alles manchmal so furchtbar einsam macht, habe ich begonnen, manche ihrer alten Klamotten zu tragen. Und ich werde das als Zeichen, dass ich dort eine Sehnsucht nach ihr spüre, wo ich vor so langer Zeit hätte lieben müssen. Ich bewundere nichts mehr als Menschen, die einen Weg gefunden haben, ihre Mutter zu lieben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in einem Menschenleben. Das Einzige, was die Welt wirklich ein bisschen besser machen würde. Ich glaube, Ihr Assistent ist eingeschlafen oder so, Dr. Seligmann. Oder sind Ihre Öffnungszeiten so exklusiv, dass nur spezielle Leute eine Nachricht hinterlassen dürfen? Denken Sie, man lehrt uns so großen Respekt vor unseren Vätern, weil wir nie sicher sein können, dass sie wirklich unsere Väter sind? Ja, wir sind ja auch immer dann am leidenschaftlichsten, wenn wir Dinge verehren, die es nicht gibt. Wie Race oder Geld oder Gott. Ja. Oder eben einfach unsere Väter. Und Gott ist natürlich auch ein Mann. Ein Vater, der alles sieht und der immer wütend ist. Sein Penis hat wahrscheinlich die Größe einer Zigarette. So ein Typ, der Löwen erschießt und Frauen im Schwimmbad überholt. Als Mann ist es natürlich auch viel einfacher, religiös zu sein. Ich habe noch nie verstanden, wie auch nur eine einzige Frau jemals in die Kirche oder irgendeinen anderen Tempel gehen konnte, Dr. Seligmann. Denn keine mir bekannte Religion hat je irgendetwas Gutes über Frauen zu sagen gehabt. Ja. Warum würde meine Mutter zum Beten dahin gehen, wo man nur Scham und Angst lehrt? Wo man sich diesen ganzen Scheiß mit heiligen Müttern und Huren ausdenkt, wo man Angst vor Vulven hat, denn darum geht es doch eigentlich die ganze Zeit, oder? Davon abgesehen, dass man einen Weg finden will, nicht zu sterben und irgendwo in den Wolken weiterzuleben, zusammen mit den ganzen anderen Leuten, die man eh nie mochte. Ist das ein Versuch, den Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Schwanz aufrecht zu erhalten? Genau. Und dann redet man von Penisneid. Überlegen Sie doch nur mal, was man alles auf sich genommen hat, um Vulven zu deformieren und zu bezwingen. Um Frauen zu sagen, dass Lust nicht für sie bestimmt ist. Ich habe auch nie verstanden, wie Gott, der selber gar nicht gebärfähig ist, der Ursprung allen Lebens sein soll. Ja, ja. Außer natürlich, wir sind alle das, was man auf Deutsch eine Arschgeburt nennt. Okay, vielleicht ist unsere Welt genau das, Dr. Seligmann. Etwas, das aus dem Arsch eines heiligen Mannes gekommen ist. Die Überreste kaputter Sterne und eines implodierenden Universums. Jetzt, wo Sie fragen, Dr. Seligmann, K. hat mir tatsächlich noch etwas anderes aus seiner Kindheit erzählt. Nämlich, dass er oft davon geträumt hat, sich im Garten seiner Eltern zu erhängen. Er hatte sogar einen ganz bestimmten Baum dafür im Blick. Und er wusste immer, dass er in der Abenddämmerung an einem Wintertag geschehen müsste. Mit einigen zarten Schneeflocken, die sich auf seine Arme und Schultern legen würden. Also er hat mir nicht gesagt, warum. Und es spielt auch keine Rolle. Es gibt nicht immer einen bestimmten Grund für unsere Gefühle. Sie sind nicht immer mit einem Trauma zu begründen oder damit, was andere uns angetan haben. Manchmal sind wir selbst die Unterhändler unserer eigenen Traurigkeit. Das hat er mir gesagt. Und als ich ihn gefragt habe, warum er nie versucht hat, die Szene zu malen, hat er geantwortet, Ich male nur Dinge, die mir Angst machen. Wie Hunde und Ratten, enge Räume oder Höhen. Alles, was du auf den Leinwänden sehen kannst, sind meine Ängste, mein kleiner Strudel. So hat er mich genannt. Aber dieses Bild, der Baum, den ich so gut kenne, und mein kleiner Körper, der vor diesem wunderschönen Hintergrund des letzten Tageslichts hängt, dieses Bild macht mir keine Angst. Es ist mein einziger Trost. Das Einzige, an das ich je geglaubt habe. Die einzige Freiheit, die ich besitze. Es lässt mich jeden Morgen aufstehen, obwohl ich noch eine Stunde vorher dachte, dass ich es an diesem Tag nicht schaffen würde. Ich kann abends einschlafen, weil ich weiß, dass dieses Bild immer da sein wird. Dass diesem Baum noch Äste wachsen, die stark genug sind, um ein Leben zu beenden. Es ist fast, als hätten die Dinge angefangen, sich zu verschieben, Dr. Seligmann, als mir bewusst wurde, was wirklich los war. Und vielleicht musste alles so kommen, damit ich endlich verstand, dass ich zu Ihnen kommen muss. Dass der einzige Trost darin besteht, sich von den eigenen Lügen freizumachen. Ich konnte die Dinge nicht wieder ungesehen machen. Ich konnte K. nie mehr so ansehen, wie eine Frau ihn angesehen hätte. Wie meine Mutter ihn angesehen hätte. Glauben Sie an die Hölle, Dr. Seligmann? Oder kommen Juden sowieso in den Himmel? Ich glaube an keins von beidem, aber manchmal fürchte ich mich noch davor. Und wer auch immer auf die Idee mit den ewigen Qualen gekommen ist, muss wirklich krank im Kopf gewesen sein. Warum sonst würde man durch die Gegend laufen und den Leuten erzählen, dass alles Leid, das sie in ihrem Leben erfahren mussten, nicht genug war? Ist es nicht witzig, dass wir uns vor etwas fürchten, an das wir gar nicht glauben? Über Liebe habe ich früher dasselbe gedacht. Deshalb musste ich auch meinen Kollegen mit dem Tagger bedrohen, um klarzustellen, dass ich nicht bereit bin für den Käfig, dass ich sämtliche Blumen und Kekse zertrampeln würde, die er mir je zu schenken wagen sollte. Dass ein kurzer Moment des Exzesses nach einem Drink nicht heißt, dass irgendwelche Ansprüche gestellt werden können oder die Zärtlichkeit ins offene Feld unseres Alltags Einzug halten darf. Aber natürlich reagiert ein abgewiesener Mann wie ein brünftiger Eber. Und ich habe erst zum Tacker gegriffen, als er anfing, von Romantik zu reden. Die gefährlichste Waffe eines Mannes. Und ich plötzlich Tapeten und hell erleuchtete Räume und Kinder vor Augen hatte. Ich war so schockiert, dass er die Frechheit besaß, in mir nichts anderes zu sehen als eine Frau, dass ich ihm sagte, ich würde ihn zu Tode tackern. Normalerweise bin ich nicht so gewalttätig, Dr. Seligmann. Und es ist Ihnen bestimmt auch klar, wie schwierig das in der Umsetzung wäre. Es wäre eine langwierige Angelegenheit und ich würde mir selbst nicht gerade große Ausdauer attestieren. Ich halte nie lange durch. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Ihnen schon von dem Jesusautomaten erzählt habe. Da, wo meine Großeltern gewohnt haben, gab es eine Kirche. Darin stand eine Maschine, die aussah wie ein Süßigkeiten- oder Spielautomat, aber ganz aus Glas. Wenn man 10 Pfennig in den Schlitz steckte, kam ein kleines Jesuskind raus, fuhr eine Runde im Kreis und spendete einen Segen. Vergebung von Sünden war schon immer eine Klassenfrage. Aber meine Mutter hatte den kleinen Automaten ausgesprochen gern. Und ich lernte diese Hingabe zu respektieren. Lange noch, bevor meine Großmutter ganz nebenbei erwähnte, dass das Baby in dem Glaskasten meine Mutter an das andere Kind erinnere, das sie vor mir bekommen hatten, das Totgeborene, für das sie blaue Tapeten gekauft hatten und das irgendwo dort in der Nähe begraben lag. Wollen Sie auch eins? Früher war ich der Meinung, dass die eigene Familie keine Rolle spielt. Und als meine Großmutter mir von meinem toten Geschwisterkind erzählte, Dr. Seligmann, entwickelte ich diese krasse Eifersucht auf dieses Geschwisterkind, das ich Emil nannte. Ich malte mir ununterbrochen aus, dass er einer von diesen schlanken, eleganten Jungs geworden wäre. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich nichts als die Nachgeburt. Und jetzt, wo ich hier liege, ist mir völlig klar, dass ich nicht jahrelang meinen Hass auf ein totes Baby in einem Glaskasten gehegt habe, weil ich mein Essen oder die spärliche Zuneigung meiner Eltern nicht mit ihm teilen wollte, sondern weil ich mir nichts sehnlicher wünschte, als er zu sein, weil er ein Junge war. Ich war so neidisch, weil er die Chance bekommen hatte, mit dieser Korrektur geboren zu werden. Weil es so leicht hätte sein können und ich trotzdem an seiner Stadt dieses elende Leben leben musste. Und deshalb habe ich mich entschlossen, seinen Namen zu übernehmen, Dr. Seligmann. Also müssen Sie sich nicht wie ein Mörder vorkommen, Dr. Seligmann. Eigentlich schaffen Sie bloß Platz für Emil. Aber ich frage mich, ob Sie sich manchmal fühlen wie Dr. Frankenstein, Dr. Seligmann. Haben Sie das Gefühl, Monster zu erschaffen? Ich weiß, dass viele Leute Menschen wie mich dafür halten. Und womöglich haben sie insofern recht, als dass wir von draußen hineinsehen. Dass wir über ihre kleinen Lügen Bescheid wissen. Und Wissen macht hässlich. Woher wahrscheinlich die Annahme rührt, dass dumme Menschen leichter zu ficken sind und dass sie ähnlich wie Tiere ein natürlicheres Verhältnis zu ihrem Körper haben. Offiziell gilt es selbstverständlich als etwas Schlechtes. Zumindest habe ich das den Mahnungen meiner Mutter entnommen, wenn ich mal wieder breitbeinig da saß. Das war noch bevor ich begriff, dass ein Schwanz als eine Art Schwert fungiert. Dass man stolz auf ihn ist und ihn mit anderen vergleicht, während eine Vulva etwas Schwaches ist. Etwas, das ihrer Besitzerin kaum anvertraut werden darf. Etwas, das immer das Gefickte sein wird. Das vergewaltigt und schwanger werden kann und Schande über Haus und Familie bringt. Ich dachte oft, dass man doch eher die Schwänze verstecken müsste. Dass wir die Waffe und nicht die Wunde aus der Öffentlichkeit verbannen sollten. Aber jedenfalls glaube ich, dass unsere Körper manches wissen, lange bevor unser Kopf es tut, Dr. Seligmann. Und K. wusste das alles. Er hatte genügend Körper gemalt, um sie lesen zu können. Und obwohl meiner manchmal etwas länger brauchte, um sich zu zeigen, musste K. es doch irgendwann begreifen. Er muss gewusst haben, was es bedeutete, als ich aufhörte, mich zu rasieren und meine Vulva unter dem dunklen Haar verschwinden ließ, das Frauen nicht haben sollen. Er muss verstanden haben, was mein Körper ausdrücken wollte, als plötzlich Haare um meine Nippel herum auftauchten und meine Hände ihn unerwartet festpackten. Er muss es verstanden haben. Glauben Sie nicht, Dr. Seligmann? Dass es nicht mein Herz war, das uns im Stich gelassen hat. Wenn ich so darüber nachdenke, hat mir K. bestimmt erzählt, wo er kommt. Aber ich habe es vergessen oder ich wollte das vergessen, um ihn vor dem Unvermeidbaren zu schützen. Doch das Unvermeidbare geschah eben doch. Und weil K. nur mit eingeschaltetem Licht schlafen konnte, kann ich nicht so tun, als hätte ich das nicht gesehen oder gehört. Als hätte er nicht mitten in der Nacht diese Worte gesagt. Diese Worte, die man jemandem wie mir nie, nie sagen kann. Darf. Bleib für immer bei mir. Bleib für immer bei mir. Bleib für immer bei mir. Und bevor ich irgendetwas erwidern konnte, war er schon wieder eingeschlafen. Es war mir egal, dass er verheiratet war und Kinder hatte und so. Diese Dinge bedeuten mir nichts. Und ich hoffe sehr, er wusste, dass Emil auf immer und ewig bei ihm geblieben wäre. Dass aber der Mensch, nach dem er sich sehnte, längst zu existieren aufgehört hatte. Dass er mit einem Gespenst zusammen gewesen war. Und wie ein Gespenst verschwand ich aus seinem Zimmer, während er noch schlief. Was sich wirklich anfühlt, als hätte ich jemanden hinterrücks ermordet. Und Dr. Seligmann, ich weiß nicht, wie lange man eine Wunde anstarren muss, bevor sie zu bluten aufhört. Und doch hatte sich, als ich früh morgens diesen Hotelflur entlang ging, etwas verändert. Und als ich bei der Rezeption angekommen war, konnte ich nichts anderes als das erste Gesicht, das ich sah, anzulächeln. Von diesem Moment an wusste ich sicher, dass sie mit K. dort geblieben und Emil mit mir gekommen war, dass wir endlich in Sicherheit waren. Glauben Sie nicht auch, dass Liebe eigentlich ein egoistisches Bestreben ist, Dr. Seligmann? Dass es unverantwortlich ist, zuzulassen, dass sich jemand in einen verliebt und dass man es doch nicht verhindern kann? Ich habe die längste Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass auch Männer an gebrochenem Herzen sterben? Ich dachte immer, das gilt nur für Mädchen. Glauben Sie, dass es über dem Meer schneit, Dr. Seligmann? Draußen ist es jetzt fast dunkel und wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann denke ich oft an dieses Bild. Finden Sie nicht auch, dass es eine perfekte Beschreibung der Unschuld ist? Diese weißen Schneeflocken, die still vom Nachthimmel mit seinem heiligen Blau herabfallen, im Windhauch über den Wellen tanzen, einander knisternd streifen mit einer so göttlichen Leichtigkeit, dass nur Engelsflügel es ihnen gleichtun könnten. Kurz bevor sie vom finsteren Meer voller Dreck und Giftabfall verschluckt werden, dieser Flut sterbender Kreaturen, sichtbar nur für einen Sekundenbruchteil. Und doch heißt es, dass sie alle anders sind, nicht wahr, Dr. Seligmann? Dass jede Schneeflocke ihre einzigartigen Kristalle bildet und dabei sind sie uns in vielem so ähnlich. Manche von ihnen haben das Glück, auf einer hübschen Bergkuppe geboren zu werden. In ausreichend großer Anzahl, um ganze Gruppen deutscher Touristen samt ihrer hässlichen Bergsteigerausrüstung unter sich zu begraben. Andere landen in Vorgärten, wo sie zu Schneemenschen zusammengepresst werden. Und wieder andere wie ich landen in diesem Meer der Finsternis mit keiner anderen Bestimmung außer der, unsere elende Existenz zu verlängern. Und nur einige wenige landen in Regionen, wo sie mit Ewigkeit belohnt werden. Das sind die besonderen Schneeflocken, die noch lange nach unserem Tod überdauern werden, Dr. Seligmann. Ich bin mir sicher, dass die Schneekönigin höchstpersönlich sie zurechtgefeilt hat. Dass es einen intrinsischen Grund für ihr unsterbliches Glitzern gibt. Dass es nicht einfach nur Glück gewesen sein kann. Insofern habe ich mich nie groß um Unschuld bemüht, weil mein Sekundenbruchteil zu kurz war, um etwas anderes als ein Monster aus mir zu machen. Und mit all den Jahren habe ich mich daran gewöhnt, nachts meine Hände nicht sehen zu können und dafür meine Tage nicht sauber halten zu müssen. Ich frage mich, ob Ihnen auf Ihrer Bergkuppe nicht manchmal langweilig wird, Dr. Seligmann. Ob Sie nicht eine geheime Höhle für Ihre Laster haben. Andererseits kommen Sie als Julia sowieso in den Himmel, also müssen Sie sich da keine Gedanken machen. Wenn Sie da oben auf Ihrer flauschigen Wolke, umgeben von Ihrem Bilderrahmen, auf mich hinabsehen, wie ich meinen halbautomatischen Sexroboter Martin von einem Hotelzimmer zum nächsten schleife und diesen schönen Schwanz, den Sie mir gegeben haben, auf eine Weise benutze, die Sie als mutwillig erachten mögen, dann sehen Sie mit Wohlwollen auf mich herab. Mit echtem Wohlwollen, nicht diesem selbstbezogenen Wohlwollen, mit dem Jason mich fertig machen wollte. Denn ihn hat man aber auch noch nie auf einer Bergkuppe gesehen. Ich bin mir sicher, er ist ursprünglich in einem Abwasserkanal gelandet und hat sein halbes Leben damit verbracht, sich sauber zu lecken. Ich weiß nicht, wie es bei Mr. Shimada ist, aber um auf solche Ideen zu kommen, müssen seine Spitzen irgendwann mit etwas in Berührung gekommen sein, das nicht weiß ist. Genau wie K. Wenn ich jetzt an ihn denke, kann ich alle Farben sich in ihm spiegeln und für einen kurzen Moment aufleuchten sehen, bevor er wieder ertrinkt. Ein kleiner Diamant, der die Dunkelheit erhellt, der er nie entkommen konnte. Und dann traure ich um ihn, weil ich weiß, dass er diese Bestimmung nie selbst gefühlt hat. Dass er immer dachte, seine Kristalle wären für höhere Regionen bestimmt, wären von der Schneekönigin berührt worden und es wäre dann irgendwas schiefgelaufen. Während er spürte, wie er sich inmitten der unnachgiebigen Wellen auflöste, er dachte, dass alles schon zu spät war. Dass es immer schon zu spät gewesen ist. Ich glaube, niemand ist so oft ertrunken wie K. Und somit fühle ich mich nicht verantwortlich dafür, dass er ein letztes Mal in der schneidend kalten Winterluft ertrunken ist, als er schließlich in den Garten seiner Eltern zurückkehrte und diesem Baum seine Liebe gestand. Dafür kann man mich nicht verantwortlich machen, Dr. Seligmann. Wir sind nicht die Schicksale der anderen. Und ich war es nicht, der den Baum vor seinem Fenster gepflanzt und diesen Schatten über seine Kindheit geworfen hat. Aber ich bin es, der immer noch seine Farben auf meiner Haut spüren kann. Wir sind einander die Sünden, Dr. Seligmann. Und nun, Dr. Seligmann, lassen Sie uns diesen Körper in etwas anderes verwandeln. Einen Moment des Feuers im Himmel. Lassen Sie uns abhauen, bevor die Clowns kommen. Lassen Sie uns wie Gold sein, Dr. Seligmann. Lassen Sie uns von Jahrhundert zu Jahrhundert neue Formen annehmen, ohne je zu verschwinden. Lassen Sie uns einander an den Händen halten. Lassen Sie uns Krieger sein. Der Termin. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Katharina Volkmar. Aus dem Englischen von Milena Adam. Mit Hanna Schutsch, Tillmann Strauß, Franziska Machens, Dor Aloni und Kamil Jamal. Besetzung: Klu Kluber und Nana Rademacher. Ton und Technik: Christian Eickhoff, Fabian Vossler und Tanja Hiesch. Komposition: Kamil Jamal. Regieassistenz: Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie: Rebecca David. Okay, Nazi, Produktion: Nazi, Nazi, Südwestrundfunk Nazi, 2022. Hitler. Dramaturgie und Redaktion: Andrea Oetzmann.